unterwegs. Ein Glück, dass wir rausgefahren sind. Wälder, Felder, Dörfer. Es ist eine Augenweide. Warum halten wir an? Was ist los? Wir haben eine Panne. Ich sagte doch, der Fahrer soll nicht gestört werden. Mal sehen, was das ist. Soll ich Ihnen helfen? Wenn Sie etwas von Technik verstehen. Ich glaube schon. Ich fürchte, die Bremse versagt. Probieren wir mal so. Geht es? Na bitte. Keine Angst. Keine Bange. Wir können ruhig weiterfahren.